Ich kenne okay. eure Methoden. Okay, also, ja, ja. Ruf jetzt. Na, hier darf sich ja jeder frei bewegen. Ja, ja. Wissen Sie ja. Wir sehen uns irgendwann mal wieder. Hey, was machen? Bringen Sie mich dann um? Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen FSN Outside Action. Ob es ein FSN Extreme wird, ich habe keine Ahnung. Aber heute sind wir mal wieder bei den absoluten Spezialkräften der Bundesrepublik. Denn die machen heute wieder Gegendemo. Denn heute ist Tino Chrupalla da und wir haben schon mal den ersten Interviewgast. Warum bist du heute hier? Weil die AfD scheiße ist und wir einfach Widerstand leisten müssen. Okay. Als ganze Volk. Und warum ist die scheiße? Weil Nazis drin sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel Chrupalla, Böcke. Die haben sich als Nazis bezeichnet? Die bezeichne ich natürlich als Nazis. Echt? Haben Sie da ein Beispiel, wo sich Björn Höcke als Nazi bezeichnet hat? Wie? Wo sich Björn Höcke als Nazi selber bezeichnet hat. Haben Sie da was? Er selbst wird sich so nie bezeichnen, weil und wie, keine Wählerstimmen mehr. Und wie kommen Sie drauf, dass der Nazi ist? Oder woran sieht man das? Seinem Verhalten. Und wie verhält sich denn der Nazi? Selbst noch nicht erkannt. Ich stelle dir die Fragen. Ich kann auch eine Gegenfrage stellen. Ja, können Sie, aber wo... Das nicht auf meine Frage. Also nochmal, woran erkennt man, dass Björn Höcke ein Nazi ist? Beantworte deine Frage mal selbst. Die Frage ist, woran erkennt man einen Nazi? An seinen Aussagen. Und was macht ein Nazi für Aussagen? Ich glaube... Ihr seid nicht so dumm, oder? Diese Frage nicht beantworten zu können. Nein, ich hoffe ja, dass Sie nicht so dumm sind. Woran erkennt man denn einen Nazi an seinen Aussagen? Bei Björn Höcke, was war gerade das Thema? Was hat er denn gesagt, Nazimäßiges? Ach, wenn ich voller Motivation Adolf Hitler zitiere und... Hat er das gemacht? Hat er. Wo denn? In vielen öffentlichen Veranstaltungen. Okay, können Sie mir eines sagen? Bin ich ein rumlaufender PC? Sie nein, haben doch die Frage gestellt. Sie als Journalist müssen jetzt eine Gegenbeweise stellen. Nein, ich kenn keinen. Selbstverständlich, der hat keine Hitlerreden zitiert. Hat er sehr wohl. Sie haben ja genug Zeit jetzt, dann fragen Sie dann mal oder schauen Sie mal nach. Sie haben bestimmt das Smartphone dabei und dann zeigen Sie mir mal die ganzen Hitler-Zitate. Nicht beurteilen. Wir können ja drüber reden, aber ich bin ja jetzt quasi als Pressetyp hier. Ja. Weil du ja praktisch in der Richtung so narisch agierst, dass du auch ein Nazi bist. Nee, ja gut, wenn für Sie alle Nazis sind, dann bin ich wahrscheinlich für Sie auch einer, aber das ist ja okay, Sie dürfen ja... Aber Björn Höcke ist einer. Der Verdacht ist nahe, dass du einer bist. Ja gut, was ist denn, also ich bezeichne mich selber nicht so und würde mich ja selber so nicht bezeichnen. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass du einer bist, ich habe gesagt, der Verdacht ist da. Ja, der Verdacht, Verdacht ist ja, der ist ja immer da. Bis dann, du Hübscher. Also hier gibt es wunderbare Gespräche. Nein, Sie wissen ja, was es ist, wir haben Pressefreiheit, da darf man filmen. Du hast einen, wo ich nicht weiß, ob echt. Gibt es einen echten Presseausweis? Ja, ihr habt doch die gefälschten. Ne, ab wann kann man einen Presseausweis fälschen bei einer freien Presse? Selbstverständlich, ihr macht es doch vor, haben wir doch schon oft genug gesehen. Na, aber gibt es einen echten Presseausweis? Ich mache mit dir ein Interview, okay? Natürlich. Aber sag deinem Vogel, er soll es ausschalten. Na, wieso? Warum? Nee, aber dann bringt uns ja... bei der Presse gibt es keinen Datenschutz. Datenschutzgesetz sagt, ich habe ein Recht. Wollen Sie Ihr Interview führen oder nicht? Ich nicht, du wolltest. Nee, dann können Sie ja gehen. Du stehst da. Na, ich stehe genauso da wie Sie. Also wie gesagt, wir können gerne ein Gespräch führen. Na, die Presse darf überall hin, wissen Sie doch. Okay. Ja. Du bist ein Presse? Ja, das bin ich. Ich brauche eine Brille. Herr Schröder, das bin ich. Mal ganz offiziell. Ja. Du kennst das europäische Datenschutzgesetz. Das ist mir völlig egal. Ich bin hier als Pressetyp da und fertig aus. Nee, als Journalist musst du das kennen. Nein, wenn Sie nicht gefilmt werden wollen, ist kein Problem, dann gehen Sie halt weg. Nee, Sie gehen doch. Sie filmen mich doch ohne meine Erlaubnis. Nee, Sie können doch gehen. Ich filme die Kundgebung. Sie sind doch zu uns hergekommen. Ich habe es noch gar nicht bis zur Kundgebung geschafft. Ich habe Ihren Kollegen darauf hingewiesen, dass er gehen soll. Beziehungsweise nein, der muss nicht gehen. Der hat einen Presseausweis genauso wie ich. Soll er bitte zeigen? So was ist denn, wenn er ihn zeigt? Kriegen wir dann eine Entschuldigung von Ihnen? Nein. Auch der Journalist auf meinen Datenschutz. Natürlich, wir verpixeln Sie, ist aber klasse. Ach nee, das möchte ich sehen. Natürlich, warum sollte man sie nicht verpixeln? Ach komm. Also bis jetzt haben sie noch nicht allzu viel Cooles gesagt, was wir verwenden können, muss ich leider sagen. Aber wir arbeiten weiter dran. Sie sind ja immer nur da und sie finden uns ja bestimmt auch ganz nett. Ich warte ja auf meinen... Tschüss. Ja, also ihr seht, es ist mehr Gesprächsbereitschaft, als ich gedacht habe, aber natürlich kommt nicht allzu viel Schlaues. Aber wir haben ja erst 2 bis 3 von 35 Kundgebungsteilnehmern von den Jungs hier durch. Und da denke ich, können wir noch einiges machen. Jetzt schauen wir mal ein bisschen näher hin. Ja, der Kollege vom letzten Mal, wie hast du denn nur das Shirt? Das Shirt habe ich mehrfach. Ach so, okay, du hast quasi das 5er-Pack gekauft. Das ist natürlich vorbildlich. Wer ist denn für euch in der Lage, ein Interview zu führen? Kann irgendeiner von euch 2, 3 Sätze? Das ist ja kein Problem, das muss er ja nicht. Nein, ich bin die Presse, ich darf mich überall bewegen. Das ist eine Veranstaltung der freien Bühne. Herr Zandt! Herr Schröder, Sie haben von mir den Platz zugewiesen bekommen, hier in der rechten Ecke. Sie können sich in der rechten Ecke aufhalten, auch ultra rechts gerne. Wenn Sie wollen, können Sie das machen, aber der Kollege von Ihnen, der nicht. Der bleibt der auch. Ist. Danke. Na, Sie wissen ja, wir sind ja nicht in Nordkorea, Herr Zandt. Hier darf sich die Presse überall bewegen. Ja, ich bin Presse. Er hat seinen. Die wollen deinen Presseausweis, den zeigen wir ihnen den mal. Komm, für Deutschland. Da ist er. Scheiße, Mann. Es bricht natürlich ihr linkes Wölpel zusammen, nachdem du auch Presseausweis hast, aber ja. Ich sag jetzt mal, wir machen weiter im Programm und lassen uns nicht weiter ärgern von diesem Herrn aus Wandlow, glaube ich, ist er hier oder so. Auf jeden Fall ist er da, um uns zu provozieren, wie es ausschaut. Und das stimmt leider nicht, sondern wir sind als freie Presse da und hier geht ja was. Machen wir jetzt nicht. Okay. Wer möchte noch eine Rede halten? Gehen wir mal. Ich mache eine. Hat jemand Interesse daran? Ich mache eine Rede. Ich kann eine machen. Jetzt, okay. Du bist die. So. Gut, ich habe leider keine machen dürfen. Blöd. Aber jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Das sind die Users. Vielleicht sind die ja gesprächsbereiter. So, also wir sind immer noch auf der Kundgebung. Man muss sagen, die Pressearbeit wird hier ein bisschen behindert. Ich mach's mal weg, ich bin ja noch nicht auf der Kundgebung. Und wir sind schon vom Redner mittlerweile auch genannt worden und es stellen sich immer ein paar Leute hin, die hier quasi die Pressearbeit behindern wollen. Das kenne ich ja sonst nur aus den schlimmsten AfD-Parteitagen. Was ist denn da los? Und jetzt schauen wir mal, ob irgendjemand da in der Lage ist, ein Gespräch zu führen. Es ist ja wie im Zoo. Man muss aber dazu sagen, es gab ja den Test, wo Affen Börsenaktien und so weiter gekauft haben und dann einen besseren Schnitt hatten wie irgendwelche Börsenexperte. Irgendwelche Börsenexperten und die Frage ist, ob das hier auch der Fall ist, wenn wir mit denen reden. Bisher haben wir ja noch nicht allzu viel von denen gehört, aber wir schauen mal. Wir gehen jetzt noch weiter rein. Da vorne ist eine lässige User vorne, vielleicht sind ja die gesprächiger. Macht euch Gedanken über das, wenn man ein Auto kauft. Servus, gehörst du zur Veranstaltung? Ja, gut, vielleicht machen wir doch, aber es macht eigentlich ja. Sinn, weil man sonst willst du ein paar Fragen beantworten? Baum. Nein. Wenn man essen geht, schaut man auch drauf, was man so zu sich nimmt. Das macht nichts. Ich versuch's doch weiter einfach. Warum? Ich bin doch bei euch, ihr seid so Arbeitsklasse, ihr seid doch die Menschlichen. Ja, ich bin ja ein Mensch und da muss man ja quasi. Ja, das sind keine Wichser. Das ist eine Beleidigung, das kann ich nicht unterschreiben. Musst du ja nicht unterschreiben. Bitte? Musst du ja nicht unterschreiben. Na, mach ich auch nicht, aber das ist ja eine Beleidigung. Wir wollen ja hier keinen anderen Menschen beleidigen. Das kommt aus deinem Mund. Okay, du hast mir was habe ich denn gesagt? Welche Beleidigung habe ich denn gesagt? Du solltest dich mal an deine Vergangenheit erinnern. Was habe ich da gesagt? Leucht in ihr Zunge. Doch, musst du. Du stellst die Behauptung in den Raum, also sag doch, was ich schlimmst gesagt habe. Erstens einmal leucht in ihr Antworten. Genau, nee, musst du auch nicht, aber du haust halt die Behauptung raus. Bitte? Und uns nicht zusammenhält. Und was wir nicht brauchen, ist Spaltung, keine soziale Spaltung, keine gesellschaftliche Spaltung. Wir sind ja weltoffen. Das ist das, was wir nicht brauchen. Na, den müssen wir nicht fotografieren. Nein, das muss nicht sein. Der darf ja filmen, das ist ja von der Polizei schon alles genehmigt. Der muss euch nicht zeigen, aber ich bin ja nett, ich zeige euch das. Nazis raus! Bitte? Du bist nicht nett. Ich bin nicht nett? Ach komm. Nazis raus. Also die Äffchen blöken wieder ein bisschen rum. Nazis raus. Aber es ist nicht schlimm, aber zumindest bin ich noch nie so oft von der Gegen-Nazis-Fahne berührt worden. Nazis raus. Aber wir gucken mal. Also ihr seht, Kreativität wird wieder groß geschrieben. Man besinnt sich auf die standardmäßigen Parolen. Aber ihr seht natürlich, dass hier argumentativ von den Jungs alles relativ seicht ist und dass da keiner in der Lage ist, ein Gespräch zu führen. Aber wir versuchen mal. Wir versuchen es weiter. Wir sind ja wirklich... Wie die ist die Hartnäckigkeit? Die muss natürlich stehen. Und jetzt werden wir mal versuchen, ob man da irgendwen kriegen zu einem vernünftigen Gespräch. Bisher war es noch nicht möglich. Aber vielleicht... Sind die wie so alte Schneemänner im August? Vielleicht hauen sie irgendwann auf, wenn wir länger da sind. Mal schauen. Doch, doch. Doch, sind wir schon. Wer legt denn fest, wer vor der Presse ist? Ja, ich fürchte, Sie dürfen hier mit dem Presseausweis, vielleicht können wir dann die Kollegen lassen. Wir dürfen nicht. Der hat auch einen, ist auch von der Polizei schon angeschaut worden. Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Nee. Wir haben uns doch vorbereitet. Das glaube ich nicht tatsächlich. Nein, ja. Aber hat er den noch vorzuzeigen? Na, selbstverständlich hat er den vorzuzeigen. Hol den doch mal schnell raus für die Jungs. Wäre gar nicht so schlecht, wenn wir den mal kennen. Ihr müsst jetzt mal aufgehen. Nein, ne, fotografieren müsst ihr nicht, aber es ist ja, einer. Meinen dürfen Sie natürlich fotografieren. Ja, bei mir ist das egal. Ich will fotografieren, ich will genau, na, das ist genau der gleiche. Na, sehen können Sie nicht. Sehen dürfen Sie, fotografieren wir das Ding, dass man lesen kann, was du heißt. Ja, der Name ist mir gar nicht so wichtig. Ne, du kannst deinen Namen zuhalten. Halt den Namen zu. Ja, das ist mal am Anfang, das war jetzt leider so ein kleines... Aber ansonsten... Ja, der Name ist peinlich, der ist nämlich Ali Zand. Ja, okay, dann. Alles klar. Ja, haben wir auch schon vorgezeigt beim Kollegen. Der Herr Dieterich ist auch im Bilde, von dem wir alles gut erkennen. Ja, ja. Ja, bei Ihnen passt das. Bitte? Ja. Alles klar. Gut, kannst du wieder nehmen. Nein, müssen wir nicht. Doch, es muss ja kein Presse sein von hier. Fünf Pressevertreter, wir haben es ausgewiesen. Von der AfD. Pressevertreter von der AfD. Das ist falsch, ich bin nicht von der AfD. Pressevertreter von der AfD. Schlimmer immer. Deutlich. Ja, super. Ja. Herr Zand, Ihr Mikro, Sie können in mein Mikro reinreden, Herr Zand. Die hat einen Platz zugewiesen bekommen, der ist da vorne auf der Hecke. Wir sind nicht in Nordkorea, Herr Zand. Herr Zand, wir sind noch nicht in Nordkorea, Presse darf sich da überall bewegen. Also jetzt, der Herr Zand ist weiterhin lustig unterwegs und glaubt jetzt, er kann der Presse quasi einen Platz zuweisen, von wo aus man was machen darf. Aber das ist natürlich nicht so, sondern wir dürfen uns hier frei bewegen, das ist eine Veranstaltung unter freiem Himmel. Und deshalb werden wir dieser, nennen wir es mal, Anweisung natürlich nicht Folge leisten, sondern hier weiter versuchen, irgendwelche Gespräche zu führen, wenn es möglich ist. Nazis raus! Nazis raus! Also ihr kennt das noch, bist du schon drauf, ja? Also ihr kennt das noch vom letzten Mal. Wir haben jetzt hier wieder einen wunderschönen Platz zugewiesen bekommen, aber man muss sagen, er ist zumindest einigermaßen in Greifnähe, das ist natürlich die Weltklasse. Aber wir sind ja hier nicht in Nordkorea, auch wenn er es gerne hätte, der Herr Zand. Das ist übrigens jemand, der... leider nicht zum Interview bereitsteht, obwohl er hier der Kreisvorsitzende von der Linkspartei ist. Aber gut, so ist es halt. Kritische Presse, ihr wisst ja Bescheid, ist immer schwierig. Und ihr wisst ja, dass Deutschland den Pressefreiheitsindex immer weiter absinkt. Und da haben wir natürlich jetzt hier wieder ein wunderbares Beispiel gesehen. Was ist denn da los? Aber wir bleiben jetzt weiter hier. Wir haben ja richtig viel Spaß. Wir sind ja direkt am Veranstaltungszelt von den Jungs. Und vielleicht will ja irgendjemand noch mit uns reden. Müssen wir mal prüfen. Vielleicht kann ja irgendjemand zwei, drei Sätze sagen. Müssen wir mal schauen. Afghanistan-Krieg angefangen. Du bist Journalist. Haben die den Afghanistan-Krieg angefangen oder nicht? Eine. Das ist nicht die Schweiz, das ist Bündnis 90 Die Grünen im Krieg. Es gibt ein. Ich bin nicht die Schweiz. Eine Online-Petition, naja, läuft ja. Meinst du, dass die neutral sind, die Journalisten? Was sind denn eure Antifa-Reporter-Typen? Sind die auch neutral? Eure Antifa-Reporter, sind die auch neutral, wenn die uns abfotografieren? Von mir und nicht von irgendjemandem. Das ist immer ganz witzig, wenn dann das Gegenargument kommt, heißt es immer, ja, aber das ist ja gar nicht so, weil wir reden ja jetzt von dir. Wir reden ja jetzt von dir. Wir wollen. Ja, der Kollege Zand hat gerade vom geilen Afghanistan-Krieg erzählt, wie schlimm das jetzt in Kabul ist. Es hängt aber die Flagge, können wir mal filmen, vom Bündnis 90 Die Grünen da, die diesen Krieg eingeleitet haben. Das ist also an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, aber gut, es sind Linke, was willst du erwarten? Wir sind sehr traurig, denn die Kundgebung ist leider Gottes beendet worden. Jetzt müssen wir mal schauen, ob irgendjemand mit uns was sagen will. Ah, der Kollege, der mich als Arsch bezeichnet hat, ist wieder da. Haben Sie noch irgendein cooles Statement für mich? Ja, nichts. Schönen Gruß an deinen Vater. Ja, was macht der? Ja. Richtig aus, ja, aber wir können es ja zeigen. Du bist ja auch beim dritten Weg. Nein. Nicht? Nein. Du bist doch rechtsradikal, mein Freund. Oder? Und da sind alle, die rechtsradikal sind, sind beim dritten Weg. Aber radikal bist du? Woran erkennen Sie das? Ich kenne deine Geschichte, mein Freund. Und was haben Sie da Radikales gefunden? Ja. Kleiner Antisemit. Was denn? Kleiner Antisemit. Na, was haben Sie denn Antisemitisches bei mir gefunden? Haben Sie irgendwas außer direkten Anfeindungen? Du bist rechtsradikal, du bist verurteilt als Rechtsradikaler. Ey, kann man da verurteilt werden? Ist das ein Straftat, wenn man Rechtsradikaler ist? Du bist definiert als Rechtsradikaler. Wer definiert denn das? Erzähl mir nichts. Definieren Sie das? Ich kenne dein Blablabla schon. Ja, aber wie definiert man denn das an Rechtsradikalen? Haben Sie da was? Weißt du, die Geschichte hat gezeigt, ja. Mit Faschisten und Nazis spricht man nicht. Und mit Kommunisten spricht man. Ja. Besser als rechtsradikal. Okay, aber wenn man mit denen nicht spricht, das ist doch schlecht. Oder Demokratie lebt doch vom Dialog. Und Demokrat. Ja, natürlich. Dann mach doch dein Arschloch ganz weit auf, ja? Das kann ich ganz weit für Sie aufmachen, wenn Sie da mal reingucken wollen. Aber die Scheiße da rausläuft. Da läuft bei Ihnen da bunte Scheiße raus. So, die nordkoreanischen Presse-Zensur-Aktivsten sind wieder am Start. Aber ich filme ja einfach über die Blumen. Da haben wir so ein wunderschönes, naturfreundliches Bild, wenn man hier die Blümchen noch mit reinnimmt. Und ich knick mich einfach leicht ab und dann ist auch Weltklasse. Also wir haben ja wieder ein paar Hinweise jetzt bekommen, dass die Leute, dass man auf keinen Fall irgendwas von dem, was gesagt worden ist, ins Internet stellen dürfen. Bestimmt, weil die Aussagen so Weltklasse waren. Vielleicht. Wir werden wahrscheinlich sagen, sie sind zu schlau fürs Internet. Deshalb sollen wir es nicht reinstellen. Könnte so viele Leute aufklären. Oder, vielleicht war es auch nicht so super, was sie da gesagt haben. Weiß man nicht genau. Ich kenne eure Methoden. Okay, also, naja. Na, hier darf sich ja jeder frei bewegen. Ja. Wissen Sie ja. Wir sehen uns irgendwann mal wieder. Hey, was machen? Bringen Sie mich dann um? Oder verletzen Sie mich dann? Das wäre doch Weltklasse. Du meinst immer, du kannst super provozieren. Nein, ich stell nur Fragen. Ich will mir bei South Park, ich stelle nur Fragen. Nein, ich stelle Fragen. Er hat ja gesagt, wir sehen uns nochmal irgendwann. Meint er damit irgendwie... Das kann natürlich leicht sein, dass man sich irgendwann mal wieder sieht, ja, oder? Ja, natürlich. Das Leben besteht ja aus Begegnungen. Man sieht sich immer zweimal zum Beispiel. Das Leben besteht aus Begegnungen. Ja, das stimmt, ja. Und jetzt haben wir uns endlich begegnet und Sie waren ja vernünftig, aber er hier war, also nicht er hier, das war schwer, um ihn rumzuzeigen. Er ist ja hier, hat mich ja heute zweimal beleidigt und hat es im Nachgang noch nachgeschoben, dass er uns ganz böse Dinge antun will, quasi. Bitte? Ja, Sie können doch arbeiten. Was arbeiten Sie denn hier? Ist das dann der Stolze auf der Ebene? Oder, warum? Ich habe hier keinen bedroht. Wann habe ich hier jemanden bedroht? Ob du das jetzt bewertest oder nicht? Bitte kurz die Frage beantworten. Habe ich hier irgendjemanden bedroht? Also Sie beantworten die Frage nicht. Das macht auch Spaß, ja. Die Frage ist für wen? Also wenn Ihnen das so Spaß macht, ist natürlich Weltklasse. Wir können uns mal in die Richtung drehen, da war die Kamera. Wenn wir jetzt... Meinst du, dass ich jetzt ein Bedenken habe, weil die Kamera auf mich hier schaut? Du bist ja Corona sicher, kann ja nichts passieren. Also von dem her, es ist halt so, der Kollege hat sich jetzt hier ein bisschen negativ uns gegenüber geäußert, muss ich immer schauen, ob wir da vielleicht noch eine Beleidigungsanzeige schreiben. Wenn du das Bedürfnis hast, dann musst du das machen. Ja, der Rechtsanwalt muss das prüfen und dann werden wir das dann sehen. Aber er hat halt eben gerade noch so nachgeschoben, ja, wir sehen uns bestimmt noch irgendwann mal mit dem erhobenen IS-Zeigefinger. Und das fasse ich dann schon als Bedrohung auf, oder? Wenn irgendwelche Nazis zu dir jetzt sagen würden, ja, wir sehen uns aber nochmal, das ist ja nicht, wir treffen uns aufs Bier oder so, sondern da ist schon eindeutig im Unterton gemeint, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Oder würdest du dann da auch sagen, wenn hier 5 Skins wären, dich sehen wir nochmal, würdest du das deuten? Ja, das Leben besteht ja aus Begegnungen, da kann es schon sein, dass wir uns nochmal sehen, sondern nein, da würdest du das auch anders interpretieren. Aber wenn er nichts macht, ist ja alles super.